Du gehst den Weg in die Ewigkeit, gedankenlos und dahin. Du hörst dein Innerstes klagt und schreit, dein Leben ist ohne Sinn. Du glaubst, das Leben ist dein Spiel, du nimmst es leicht und hast kein Ziel. Verloren willst du weitergehen, wirst bald vor Gott, dem Richter, stehen. Und dieser Weg in die Ewigkeit wird bald zu Ende sein. Was übrig bleibt von der Erdenzeit, ist nur dein Totenschall. Das Leben ist dein Spiel, du nimmst es leicht und hast kein Ziel. Verloren willst du weitergehen, wirst bald vor Gott, dem Richter, stehen. Zwei Wege führen zur Ewigkeit, nur einer kommt oben an. Es ist der Weg, der Jesus heißt, der dich erretten kann. Darum sei doch ein Realist, komm heute zu Jesus, wie du bist. Das Heute liegt in deiner Hand, was morgen kommt, ist unbekannt.